haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Die Liste. Das Haus lag etwas außerhalb, auf einer kleinen Anhöhe. In der Gegend gab es einige verfallene Villen, ein paar ausgebaute Bauernhäuser und ein kleines Haus, das früher einmal einem bekannten Fußballer gehört hatte und in dem später ein verschwiegenes Bordell eingerichtet wurde. Einige Meter weiter unten an einer schmalen Privatstraße wohnte Herr Degen, der mich am Morgen angerufen hatte. Er ließ mich ein und empfing mich in einem kleinen Raum, in dem sich außer einem Tisch und vier Stühlen nichts befand. Herr Degen saß in einem elektrischen Rollstuhl. Um es kurz zu machen, ich möchte, dass Sie mir einen Koffer besorgen, der sich in einem Schließfach beim Bahnhof befindet. Ein Laufbursche wäre um einiges billiger zu haben. Schon möglich, aber das ist mir egal. Sind Sie interessiert? Den Koffer holen und dann bei Ihnen abliefern. Ist das alles? Ja. Da ist doch etwas faul an der Sache. Nein, es ist ein ganz normaler Auftrag. Und jetzt tun Sie nicht so, als ob Sie es sich leisten könnten, ganz normale Aufträge auszuschlagen. Ich habe mich über Sie erkundigt. Und ich habe Erkundigungen über Sie eingezogen. Und wissen Sie, was ich herausgefunden habe? Es gibt in diesem Haus gar keinen Herrn Degen. Gratuliere, Maloney. Also gut, die Sache ist nicht ganz ungefährlich, aber Sie werden es überleben. Was ist in dem Schließfach? Ein Koffer. Mehr nicht. Im Koffer ist weder Sprengstoff noch Drogen, nur Papiere. Mehr darf ich Ihnen nicht verraten. Und wer außer Ihnen ist noch hinter dem Koffer her? Das weiß ich nicht. Vielleicht niemand, vielleicht die halbe Welt. Wie heiß sind die Papiere? Das kann und will ich Ihnen nicht sagen. Besorgen Sie mir den Koffer und seien Sie vorsichtig, dann passiert Ihnen nichts. Und Sie sind um 5.000 Franken reicher. 10.000, weil Sie es sind. Ich verhandle nicht. Ich habe einen Scheck über 5.000 ausgefüllt. Wenn Ihnen das zu wenig ist, vergessen Sie, was ich Ihnen gesagt habe, und wir werden uns nie wieder begegnen. Der Mann kurfte mit seinem Rollstuhl zweimal um den Tisch herum und stieß dabei einige Male beinahe an ein Tischbein. Ich stand auf, aber Herr Degen deutete mir an, dass ich sitzen bleiben solle. Ich bestand auf einem Vorschuss. Degen gab mir 500 und einen kleinen Schlüssel. Schauen Sie sich zuerst ein wenig um. Es ist möglich, dass das Schließfach und die Umgebung beobachtet wird. Von der Polizei? Möglich. Und keine Dummheiten. Der Koffer ist für Sie wertlos. Denken Sie daran. Wenn Sie so weitermachen, schraube ich an Ihrem Rollstuhl die Sicherung raus. Ich erwarte, dass Sie mir den Koffer bis spätestens 18 Uhr übergeben. Falls etwas schiefläuft, hat es keinen Sinn, dass Sie sich auf mich berufen. Mich gibt es eigentlich gar nicht. Das war deutlich. Als ich ging, kurfte Degen wieder mit dem Rollstuhl in dem Zimmer herum. Ich beobachtete ihn noch eine Weile von draußen und machte mich dann auf den Weg zum Bahnhof. Unterwegs folgte mir niemand. Ich war mir da ziemlich sicher. Vielleicht litt dieser Degen auch bloß an Verfolgungswahn, einem Minderwertigkeitskomplex oder sonst einer ansteckenden Krankheit. Im Bahnhof traf ich, unverhofft wie immer, auf die Polizei. Ich wusste ja, dass etwas faul an der Sache war. Passen Sie auf, Maloney. Wir müssen vielleicht etwas abriegeln. Bombendrohung. Ausgerechnet jetzt, wo ich meine Zahnbürste in einem Schließfach vergessen habe. Sie wollen doch nicht, dass ich an Parodontose eingehe. Auf Ihr eigenes Risiko, Maloney. Ist seit längerem die erste Bombendrohung. Muss nichts bedeuten, aber wir müssen auf Nummer sicher gehen. Die Polizei war damit beschäftigt, die Passanten und Pendler ohne großes Aufsehen zu erregen, aus dem Bahnhofsareal zu weisen. Über Lautsprecher wurde durchgegeben, dass der Bahnhof vorübergehend geräumt werde. Die Menschen reagierten nicht besonders auf die Meldung. Einige rannten zu den Gleisen, um ihren Zug vielleicht doch noch zu kriegen. Andere blieben einfach ratlos stehen. Ich schaute mich um und ging zum Schließfach. Es ging alles ganz reibungslos. Ich hielt den Koffer in den Händen und marschierte wieder weg. Niemand folgte mir. Niemand schien mich zu beobachten. Bis auf einen gütigen Herrn in Uniform. Sie sehen ja beinahe aus wie ein richtiger Geschäftsmann, Maloney. Ist das Ihre neue Masche? Den Koffer trage ich nur, damit ich nicht von der Polizei verhaftet werde. Das machen die wirklich großen Kriminellen alle so. Wenn es so einfach wäre, könnten wir in die nächstbeste Bank spazieren und alle Anwesenden verhaften. Versuchen Sie es doch einfach einmal. Geht leider nicht, Maloney. Zudem muss ich gleich wieder weg. Ein Mord. Eine Frau. Sie haben nicht zufällig eine Klientin, die Moore heißt. Sagten Sie Moore? Ja, Moore. Raus mit der Sprache, Maloney. Haben Sie etwas mit der Toten zu tun? Ich wimmelte ihn ab und ging in mein Büro. Moore. Das war der Name, der an dem Türschild des Hauses gestanden hatte, in das mich Degen bestellt hatte. Ich schaute mir den Koffer genauer an und versuchte, ihn zu öffnen. Aber er hatte ein Sicherheitsschloss mit allen Schikanen. Ich gab auf und ging zu dem ominösen Haus. Als ich vor dem Haus ein Polizeiauto stehen sah, wusste ich, dass dieser Tag kein gutes Ende nehmen würde. Ein jüngerer Polizist und eine Polizistin, die beide auch für Modeaufnahmen tauglich waren, verweigerten mir den Zutritt zu dem Haus. Es dauerte eine Weile, bis ich meine Referenzen geltend machen konnte. Schließlich landete ich in jenem Zimmer, in dem vor wenigen Stunden noch Herr Degen im Rollstuhl herumgekurvt war. Jetzt war von Degen nichts zu sehen. Also doch, Maloney. Weshalb immer diese Ausflüchte, wenn Sie am Ende dann doch wieder da auftauchen, wo andere Leute ein letztes Mal abgetaucht sind? Sie sagten etwas von einer toten Frau. Ich kenne nur den Hausherrn. Degen heißt er. Degen? Ja, wie die gleichnamige Stichwaffe, mit der früher die Musketiere um die Gunst von Brigitte Bardot gefochten haben. Was für Tiere, Maloney? Und was soll das mit diesem Degen? Ich verstehe nur Bahnhof. Apropos Bahnhof. Sie haben Ihren Koffer ja noch immer dabei. Ja. Ich trage ihn mit mir herum wie andere Leute das schlechte Gewissen oder den Pariser für zwischendurch. Dieses Haus gehört einer unauffälligen Dame, die Moore heißt. Die Dame lebte so unauffällig, dass sogar jetzt nach ihrem Tod kaum jemand in der Nachbarschaft etwas über sie zu erzählen weiß. Vielleicht lebte diese Frau Moore außerehelich mit Herrn Degen zusammen. So würde sich der Kreis schließen und wir bräuchten nicht mehr aneinander vorbeizureden. Frau Moore wurde erschossen. Und in dem Haus gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass außer Frau Moore sonst noch jemand hier lebte. Auch keine Fingerabdrücke, zum Beispiel hier auf dem Tisch. Nein! Frau Moore war eine sehr pedantische Frau. Keine Fingerabdrücke, kein Staub, nichts. Offenbar gab es neben Frau Moore auch noch einen sehr pedantischen Herrn, der in seinem Rollstuhl in fremden Häusern herumkurfte und Privatdetektive zu Schließfächern schickte. Ich ging wieder in mein Büro. Es war schon beinahe Abend, als die Frau erschien. Sie war sehr gepflegt und groß. An ihrem Hals hatte sie eine kleine Narbe, die beinahe wie eine Tätowierung aussah. Ich schätze sie auf Mitte 40. Ich heiße Werner. Mein Mann ist auf mysteriöse Art und Weise verschwunden. Klingt interessant, aber wehe, die Geschichte entpuppt sich als ganz gewöhnliche Liebesgeschichte. Nein, das glaube ich nicht. Mein Mann hat nur eine wirkliche Leidenschaft, seinen Beruf. Tut mir leid für Sie. Andererseits macht das vieles erträglicher. Seine Geliebte bringt wenigstens eine Menge Geld ein. Naja, es geht. Mein Mann ist Journalist, ohne feste Anstellung. Er wollte immer unabhängig bleiben. Das kenne ich. Er ist vor 3 Tagen spurlos verschwunden. Es kam zwar öfters vor, dass ich ihn während Tagen nicht sah, aber er rief mich jeweils täglich an. Haben Sie einen Verdacht? Ich weiß nicht. Mein Mann hat an einer Geschichte recherchiert. Muss eine recht unangenehme Sache gewesen sein. Mein Mann hat kaum geschlafen in den vergangenen Wochen. Hat er Ihnen erzählt, was er recherchierte? Nein. Er erzählte mir nur etwas von einem Mann im Rollstuhl, der offenbar eine wichtige Rolle spielte. Das genügte mir. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, Hände reiben und einen Vertrag aufsetzen. Frau Werner wusste nicht viel, außer dass ihr Mann sich mit einem Kontaktmann in Genf treffen wollte. Ich verbrachte den Rest des Abends damit, den Koffer aus dem Schließfach zu untersuchen. Aber das Ding war einfach nicht zu knacken. Schließlich schlief ich ein. Am nächsten Morgen telefonierte ich mit halb Genf und erfuhr, dass Herr Werner mit ziemlicher Sicherheit nie in Genf angekommen war. Ich wollte mir gerade eine kleine Pause gönnen, als ich die Tür meines Büros öffnete und ein Rollstuhl herangesurrt kam. Wie ich sehe, haben Sie den Koffer immer noch bei sich. Gute Arbeit, Maloney. Wie zum Teufel sind Sie mit dem Ding die Treppe raufgekommen? Es gibt einige sehr schöne Dinge, die man sich kaufen kann. Zu den besonders angenehmen Dingen, die käuflich sind, gehören starke Muskeln und Hilfsbereitschaft. Alles nur eine Frage des Preises. Apropos Preis. Für die Lagergebühr des Koffers berechne ich Ihnen noch einen Tausender zusätzlich, Herr Degen. Ansonsten möchte ich mit Ihnen nichts mehr zu tun haben. Das nehme ich Ihnen nicht übel, Maloney. Bedauerlich dieser Zwischenfall mit Frau Moore. Aber ich habe nichts damit zu tun. Sparen Sie sich Ihren Schmus für eine Talkshow live aus dem Knast auf. So etwas ist stark im Kommen. Es ist besser, Sie vergessen alles, was zwischen uns war. Klingt beinahe nach einer Liebesgeschichte. Sie können mich mal. Danke. Aber das muss nicht sein. Degen rollte in seinem Stuhl gegen die Wand und gab einen klagenden Laut von sich. Ich duckte mich und wartete einen Moment. Als ich nichts rührte, ging ich zum Telefon. Degen blutete stark aus einer Wunde unter seiner rechten Schulter. Ich rief den Sanitätsnotdienst und atmete zweimal kräftig durch. Degen landete in einer Klinik und ich hatte noch immer den Koffer bei mir. Mein zweiter Auftrag verlief harzig. Es gelang mir nicht herauszubekommen, wo sich Herr Werner vor seinem Verschwinden aufgehalten hatte. Ich wollte gerade zur Polizei gehen, um auch diese Quelle anzuzapfen, als diese in Form eines mir bekannten Herrn von der Mordkommission in meinem Büro erschien. Was wissen Sie über den Mann, der in Ihrem Büro angeschossen wurde? Degen, wenig leider. Er ist offensichtlich gehbehindert oder gelähmt und er ist hinter diesem Koffer hier her. Der Mann ist untergetaucht. Was denn? Aus dem Spital geflohen? Ich weiß, das klingt verrückt. Aber es müssen ihn ein paar Leute rausgetragen haben. Da ist etwas oberfaul, Maloney. Das stinkt richtig gähnend. Tatsächlich. Es stinkt. Das ist bloß ein Sandwich meiner Ex-Freundin. Als sie mich vor 3 Jahren verließ, wollte sie, dass sie mir noch eine Weile auf dem Magen liegt. Dieser Degen liegt mir auf dem Magen, Maloney. Was ist mit dem Koffer? Geld? Drogen? Keine Ahnung. Wenn Sie ihn aufkriegen, spendiere ich Ihnen einen gut gelagerten Kaugummi. Na, dann versuchen wir es. Und sonst nehme ich ihn mit aufs Revier. Wir haben dort Spezialisten für solche Fälle. Er versuchte es 2 Stunden lang. Vergeblich. Schließlich fluchte er leise vor sich hin und wir begleiteten den Koffer ins Präsidium. Einer der Spezialisten versuchte es während 1 Stunde. Doch auch er scheiterte fluchend. Die Polizisten waren schon drauf und dran, den Koffer samt Inhalt in die Luft zu sprengen, als sich das Ding plötzlich mit einem lauten Plopp von selbst öffnete. Offenbar hatte es genug von all den jämmerlichen Bemühungen und wollte sich und uns noch mehr peinliche Momente ersparen. Das gibt's doch nicht, Maloney. Das ist ja ein Telefonbuch. Tatsächlich, vielleicht eine seltene Erstausgabe. Sie erinnern sich vielleicht, dass ich erst kürzlich in einen solchen Fall verwickelt war. Ein Telefonbuch. Hier. Einige Namen sind durchgestrichen. Aha. Immerhin. Das ist ein Anhaltspunkt, Maloney. Er freute sich kindisch über diesen ersten mickrigen Ermittlungserfolg. Ich verzog mich wieder in mein Büro und dachte über das Leben an sich nach, ohne dabei an etwas Spezielles zu denken. Schließlich ist das Leben an sich schon speziell genug. Das dachte wohl auch Frau Werner, die freudestrahlend in meinem Büro erschien. Mein Mann ist wieder aufgetaucht. Das freut mich für Sie. Aber es stimmt etwas nicht mit ihm. Er ist in einer Klinik in Israel. In Israel? Ja. Er wurde verhaftet, als er als Yasser Arafat verkleidet in einer Moschee aus dem Koran vorlas und dabei mit seinen Fingern die Internationale auf dem Kopf eines Rabbis trommelte. Klingt abenteuerlich. Hat Ihr Mann Ähnliches schon früher gemacht? Nein, das ist ganz neu. Es muss etwas Fürchterliches geschehen sein. Etwas, das mein Mann nicht verkraftet hat. Und was könnte das gewesen sein? Vielleicht kann ich Ihnen weiterhelfen. Du meine Güte. Vor ein paar Stunden lagen Sie noch halbtot hier im Büro in Ihrem Rollstuhl. Und jetzt stehen Sie hier und können wieder gehen? Hat man sie zwischenzeitlich nach Lourdes gekarrt? Oder war das eine dieser berühmten Fernheilungen per Telefon? Schon gut, Maloney. Geben Sie mir das Buch und ich gebe Ihnen das Geld und eine Antwort. Und was ist mit meinem Mann? Ihr Mann hat in einem Korruptionsskandal ermittelt, Frau Werner. Sehr gewissenhaft. Sehr, sehr gewissenhaft. Und deshalb musste Frau Moore sterben. Frau Moore hatte uns ihr Haus zur Verfügung gestellt. Leider war sie zu neugierig. Aber schweifen wir nicht ab. Ihr Mann, Frau Werner, ist tatsächlich verrückt geworden. Und woher wissen Sie das? Wir haben ihn beschattet, Tag und Nacht. Er hätte uns gefährlich werden können. Und die angestrichenen Leute im Telefonbuch sind alle in den Skandal verwickelt. Umgekehrt, Maloney. Umgekehrt. Diejenigen, die angestrichen sind, sind nicht darin verwickelt. Herr Werner hat im Lauf seiner Recherchen herausgefunden, dass es einfacher ist, jene Leute zu markieren, die nicht in den Skandal verwickelt sind. Daran können Sie ermessen, um was es ging. Und was haben Sie damit zu tun? Weshalb haben Sie meinen Mann beschattet? Sehen Sie, ich wahre die Interessen derer, die verwickelt sind. So gesehen habe ich die Mehrheit in dieser Stadt hinter mir. Wenn Sie jetzt nicht sofort mein Büro verlassen, erwürge ich Sie mit den Strümpfen von Frau Werner! Das geht nicht. Die sind aus Seide. Schon gut. Ich gehe. Und grüßen Sie den Herrn Kommissar von mir. Vielleicht wird er ja eines Tages aus dem Telefonbuch genauso schlau wie Sie, Maloney. Er verschwand. Frau Werner besuchte ihren Mann in Israel und in der Zeitung las ich einige dürftige Artikel über einige bestechliche Beamte. Wenige Tage später gab es einen geheimnisvollen Brand im Polizeipräsidium, dem unter anderem das ominöse Telefonbuch zum Opfer fiel. Herr Degen wurde zusammen mit seinem Rollstuhl kurz darauf aus einem kleinen See gefischt. Noch Jahre später gab es in der Stadt Gerüchte über einen riesigen Korruptionsfall, der nie richtig aufgedeckt wurde. Die Leute redeten und tuschelten und kassierten nebenbei auch ein wenig ab. Ehrenwerte Leute gab es überall, genauso wie die ehrenwerten Nachbarn, deren Fassade mit beinahe kriminalistischer Akribie ständig neu verputzt wurde.